Kennt ihr ein Tier, das immer sein Zuhause mit sich trägt? Wisst ihr, wie es heißt? Richtig, es ist die Schnecke mit ihrem Schneckenhaus. Schnecken bewegen sich ganz langsam. Lasst uns spielen, dass eine Schnecke an eurem Arm heraufkriecht. Kleine Schnecke, kleine Schnecke, kriecht hinauf, kriecht auch wieder runter, kriecht auch wieder runter, kitzelt dich am Bauch, kitzelt dich am Bauch. Kleine Schnecke, kriecht hinauf, kriecht hinauf, kriecht auch wieder runter, kriecht auch wieder runter, kitzelt dich am Arm, kitzelt dich am Arm. Kleine Schnecke, kriecht hinauf, kriecht hinauf, kriecht auch wieder runter, kriecht auch wieder runter, kitzelt dich am Fuß, kitzelt dich am Fuß. Kleine Schnecke, kriecht hinauf, kriecht hinauf, kriecht auch wieder runter, kriecht auch wieder runter, kitzelt deine Hand, kitzelt deine Hand.